Okay, dann fangen wir mal an. Ich wünsche einen schönen Tag an alle, die hier sind. Ich habe jetzt die Freude, den nächsten Vortrag anzukündigen von dem Herrn Mario Kessler, aber ich habe vorher noch ein paar organisatorische Hinweise im zeitlichen Verlauf. 20.30 Uhr wird sich am Einlass getroffen, und zwar um die Leute, die gegebenenfalls noch nicht so genau im Bilde sind, die in der Bärni übernachten wollen oder auf dem Zeltplatz, dass die Leute dorthin geleitet werden und ein bisschen rumgeführt werden, dass sie Bescheid wissen. Des Weiteren sei nochmal der Hinweis gegeben, der schon gestern gegeben wurde. 22 Uhr ist auf unserem Gelände bestenfalls Ruhe. Wir haben da strikte Auflagen, deshalb wäre es gut, wenn draußen vor der Tür ab 22 Uhr Ruhe ist. Und das Letzte im Wesentlichen, morgen ist ja dann wieder Frühstück. Und nach dem Frühstück wäre es ziemlich geil, wenn es da jemanden geben würde, der Lust hat, da beim Aufwaschen zu helfen. Okay, vielen Dank. Ja gut, okay. Also der Vortrag, ne, die Entstehung der DDR, ne, das ist jetzt ein Thema, ne, womit wir uns beschäftigen müssen. Hier unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion ja sich quasi des ostdeutschen Staatsgebiets bemächtigt und ist dann damit einen gewissen Anspruch angetreten, da ihre Version von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu verwirklichen. Und wie genau das nun alles vonstatten gegangen ist, welche genauen Formen von Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen quasi sich dort verwirklicht haben und auch wie der vorgegebene antifaschistische Anspruch dort verwirklicht wurde und wie sich später dann die DDR zu demokratisch-antifaschistischen Tendenzen in der DDR-Gesellschaft verhalten hat. All dies wird eben auch Gegenstand sein von dem jetzt kommenden Vortrag. Ich wurde dazu angehalten, jetzt nicht allzu sehr vorzugreifen, nicht allzu viel rumzulabern. Deshalb, ich freue mich auf den Vortrag, lasst euch überraschen und ich gebe dann das Wort ab an den Herrn Mario Kessler. Okay. Schauen wir mal, ob ihr hinterher auch so viel Beifall klatscht. Bin ich gut zu verstehen? Okay, los geht's. Am Beginn dieses Vortrages steht ein unheilverkündendes, zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlichtes Gedicht des Dichters und DDR-Kulturministers Johannes R. Becher. Das ist der Turm von Babel. Er spricht in allen Zungen und kein erschlägt den Abel und wird als Gott besungen. Er will mit seinem Turme wohl in den Himmel steigen und will vor keinem Sturme, der ihn umstürmt, sich neigen. Gerüchte aber schwirren, die Wahrheit wird verschwiegen, die Herzen sich verwirren, so hoch sind wir gestiegen. Das Wort wird zur Vokabel, um sinnlos zu verhallen, es wird der Turm zu Babel, im Sturz zu nichts zerfallen. Der Literaturwissenschaftler Hans Mayer stellte dieses Gedicht an den Anfang wie an das Ende seines Buches »Der Turm von Babel – Erinnerungen an eine deutsche demokratische Republik«. Er suchte nach den Gründen für das Scheitern der DDR. In diesem 1991 erschienenen Werk sezierte er die Widersprüche im hohen Anspruch einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung und kritisierte die nur allzu zahlreichen Propagandabehauptungen und weißen Flecken der offiziellen DDR-Ideologie. Aber Hans Mayers Kritik unterschied sich himmelweit von der Geschichtsschreibung der Sieger, denn für Mayer bedeutete das Ende der DDR nicht das Ende eines Denkens, ich zitiere ihn, über gesellschaftliche Alternativen. Die Deutsche Demokratische Republik war stets eine deutsche Wunde. Sie wird es bleiben und nicht heilen, solange man nicht erkennt, dass hier eine deutsche Möglichkeit zugrunde ging. Dieses Lied beschied ihm die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sei ausgesungen. Aber Don Quixote will es nicht zur Kenntnis nehmen. Mayer verkünde, schrieb Thomas Assheuer in der Zeit, den guten Anfang des antifaschistischen Aufbruchs 1945. In Wahrheit aber propagiere er hierin den DDR-Ideologen gleich die Illusion einer Versöhnung von Geist und Macht, hartnäckig und unter temporärer Vernachlässigung seines politischen Urteilsvermögens, projiziert er den exilliterarischen Traum vom politischen in die Kindheitsmuster der Deutschen Demokratischen Republik und beleuchtet damit nur umso erschreckender ein Bauwerk, das schon damals dem Ballast utopischer Zuweisungen nicht standhalten konnte. Es stimmt und sollte nicht bestritten werden. Die Deutsche Demokratische Republik war demokratisch nur in der spezifischen sowjetkommunistischen Interpretation des Terminus. Der demokratische Zentralismus war in Wirklichkeit mehr Zentralismus denn Demokratie. Er war Ausdruck einer Diktatur statt eines demokratischen Konsensus. Die Bezeichnung der DDR als Diktatur sagt jedoch noch nicht viel über den spezifischen Charakter dieser Diktatur aus, schrieb die englische Historikerin Mary Fulbrook schon vor beinahe 30 Jahren in einem Buch, das als erster Ausdruck ihres Bestrebens zu werden ist, die Geschichte der DDR jenseits normativer Begriffe zu fassen, so wenig auf solche Begriffe verzichtet werden kann. Die Betonung der Unterdrückung ist, so Fulbrook weiter, für sich genommen nicht sehr erhellend. Sie sagt nicht viel aus über die verschiedenen Grade politischen Einverständnisses oder des Mitmachens, die man innerhalb der ostdeutschen Bevölkerung beobachten kann. Konnte. Im Mittelpunkt meiner Ausführungen steht deshalb zunächst die Frage nach der inneren Kohärenz, wie nach der Anpassungsfähigkeit des sowjetischen Herrschaftssystems in Ostdeutschland. Das bedeutet, aus der Fülle an Problemen die damit verknüpften politischen Fragen hervorzuheben. Ökonomische und soziologische Fragestellungen, die gleichermaßen wichtig sind, müssen aus Zeit- und Platzgründen zurücktreten. Zunächst sollen die beiden Begriffe Repression und Toleranz als analytische Kategorien zur Untersuchung je spezifischer Herrschaftsmethoden dienen, die eine differenziertere Untersuchung von Beharrung und Wandel dieses Herrschaftssystems erlauben. Diese Fragestellung ist nicht neu. Doch möchte ich daran anschließend die Perspektive erweitern und die Entstehung der DDR stärker in gesamteuropäische Geschichte und nicht zuletzt in die Geschichte der sozialistisch-kommunistischen Bewegungen einordnen, die für die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus auch auf offene Konstellationen der Politik verweist. Natürlich war bekannt, dass in der DDR und es unterschied den deutschen Teilstaat von anderen Staaten des Sowjetblocks mehr als 300.000 Sowjetsoldaten stationiert waren. Die westliche Staatsgrenze der DDR bildete die Frontlinie im Kalten Krieg. Doch waren Frontlinien nicht ein für allemal so klar gezogen, wie sie im Nachhinein auf der politischen Karte aufscheinen mögen. Der repressive Charakter ist in der Tat ein hervorstechendes Merkmal der Gesellschaften sowjetischen Typs, zumindest bis 1985. Stalinistische Gesellschaften, so die Sowjetunion zwischen, sagen wir, 1935 und etwa 1956 oder das Osteuropa der Nachkriegszeit bis 1956-57, beruhten generell auf einem System rigidester staatlicher Überwachung, welches die kommunistische Staatspartei zur Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung schuf und anwandte. In der Sowjetunion war dem zu Beginn der 1930er Jahre der Zerfall und auch die de facto Liquidierung jener sozialen und politischen Klassen vorausgegangen, auf die sich das System gestützt hatte: Arbeiter und Bauern. Der allmähliche Übergang zum organisierten Terror war zudem nur möglich geworden infolge innerer Veränderungen der Parteiherrschaft. Von Anbeginn an hatten die Bolschewiki zielstrebig den Aufbau eines Parteiapparats forciert und dieser bildete nach der Oktoberrevolution 1917 die Grundlage für den Aufbau eines Nomenklaturasystems zur Besetzung von Positionen in Partei und Staat. Die ranghöchsten Mitglieder innerhalb der Parteihierarchie begannen, eine Parteibürokratie aufzubauen. Das wichtigste Merkmal des entstehenden Stalinismus war eine Machtkonzentration in den Händen weniger privilegierter Mitglieder dieser Bürokratie, die sich immer mehr jeder Kontrolle entzog. Damit ging die Vergrößerung des Staatsapparats der Staatssicherheit einher. Freiwilliges Engagement sollte durch absoluten Gehorsam ersetzt werden. Diesem Prozess ging die Niederlage alternativer Strömungen innerhalb der sowjetischen Partei voraus. Kontroverse Debatten innerhalb der Parteiführung, vor allem innerhalb ihrer höheren und mittleren Ränge, wurden zunehmend als eine Gefahr für das Machtmonopol der Partei gesehen. Die stalinistische Fraktion blieb in dieser Auseinandersetzung gegen andere Strömungen durch Druck- und Verleumdungskampagnen siegreich. Der Zerfall jeder innerparteilichen Opposition war der Beginn einer völligen Neuorganisierung von Partei und Staat unter Anwendung terroristischer Maßnahmen. Dieser Terror richtete sich vor allem gegen jedes kritisches Denken innerhalb der Partei selbst. Die Geschichte der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, widerspiegelt die Entwicklung der ostdeutschen Gesellschaft insgesamt. Sie ist ein Beispiel für die Transformationsprozesse innerhalb des Herrschaftssystems sowjetischer Prägung. Dieses beruhte auf strikter Kontrolle durch die Partei, entwickelte sich aber zu einem Regime, das allmählich auch manchen Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen suchte. Unveränderbar blieb während dieses Wandlungsprozesses das Hauptmerkmal des Systems, sein Zwangscharakter. Wie jedoch der Historiker Konrad Jarausch festhielt, waren die Motive der Parteiführer der Zeit nach Stalin auf die Errichtung einer Fürsorgediktatur ausgerichtet, die auf Veränderungen innerhalb der Gesellschaft abzielte, doch auch auf sie reagierte. Diese Ziele waren nicht lediglich eine Fortschreibung der repressiven Entwicklungsphase der Gesellschaft. Die Veränderungen der Methoden innerparteilicher Disziplinierung zeigt diesen Wandel. Im Mai 1945 wurde die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, als stalinisierte Kaderpartei wieder gegründet. Während der Bolschewisierungsphase der späten Weimarer Republik waren bereits die Abweichler aus ihren Reihen entfernt worden und jene in die Sowjetunion emigrierten Parteiführer, die den Terror der 1930er Jahre überlebt hatten, waren treue Gefolgsleute Stalins. Anders als in der Sowjetunion selbst waren die Kommunisten in der sowjetischen Besatzungszone aber noch nicht mit der Liquidierung möglicher politischer Alternativen und ihrer Träger befasst. Im Nachkriegsdeutschland stand die Partei zunächst vor völlig neuen Herausforderungen. Mit Rücksichtnahme auf seine bisherigen westlichen Verbündeten erklärte Stalin unmittelbar nach Kriegsende, das sowjetische System auf Ostdeutschland nicht übertragen zu wollen. Dennoch sollte gemäß seinen im Juni 1945 geäußerten Vorstellungen die Hegemonie der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Partei in einem parlamentarisch-demokratischen System garantiert sein. Die KPD war somit gezwungen, gegenüber den neu entstandenen nicht-kommunistischen Parteien, insbesondere gegenüber der Sozialdemokratischen Partei, der SPD, ihrem Hauptwiderstandssache innerhalb der Arbeiterbewegung ein großes Maß an Toleranz zu zeigen. Von Anfang an war der sowjetischen Besatzungsmacht klar, dass ihre Militärverwaltung in Ostdeutschland, so sie denn durch eine deutsche Regierung ersetzt werden sollte, eine zentralisierte Kaderpartei nach sowjetischem Muster benötigte. Diese sollte das Rückgrat der neuen Ordnung bilden. Doch der unerwartete Popularitätszuwachs für die SPD in der zweiten Jahreshälfte 1945 bereitete den sowjetischen und deutschen Kommunisten Probleme und bewog die KPD, eine schnelle Vereinigung mit den Sozialdemokraten anzustreben. Hermann Weber, der die Forschung zur DDR im Westen jahrzehntelang prägte, betonte, dass auch innere, kadermäßige Probleme die KPD zu jenen Schritten veranlasste, die ihrer Forderung nach Führung und Kontrolle der Gesellschaft Nachdruck verleihen sollten. Nach Weber ermangelte es der KPD an erfahrenen Kräften aus der Arbeiterklasse, die aber für Führungspositionen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft Ostdeutschlands dringend benötigt wurden. Ihre eigenen neuen Mitglieder besaßen einfach zu wenig Bildung und Erfahrung, um die damit zusammenhängenden Aufgaben zu meistern. Zur gleichen Zeit konnte die SPD auf einen größeren Personalbestand ihrer Organisationen aus der Arbeiterbewegung der Vorkriegszeit zurückgreifen. In diesem Personal erblickte die KPD eine potenzielle Quelle befähigter Verwaltungskräfte. Aber das Hauptmotiv zur schnellen Vereinigung war das sowjetische Bestreben, die SPD als aktive politische Kraft aus der ostdeutschen Gesellschaft zu verdrängen. Ebenso wichtig war die unversöhnliche Haltung Kurt Schumachers, des führenden Politikers der SPD in den Westzonen gegenüber der Sowjetunion, in der die sowjetische Besatzungsmacht eine potenzielle Gefahr erblickte. Im April 1946 vereinigten sich die KPD und die ostdeutsche SPD zur SED. Die im sowjetischen Geist herangebildeten Kommunisten sahen diese Partei als eine durchmischte Organisation an. Sie sei von Elementen durchsetzt, die man rasch unter Kontrolle bringen müsse. Doch das Bestreben, die Partei von angeblich politisch unerwünschten Kräften zu reinigen, stand in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Gefahr oder Nichtgefahr, die von früheren Sozialdemokraten ausging. Darüber hinaus sahen die sowjetische Besatzungsmacht und ihre deutschen Verbündeten aber sehr wohl eine andere Quelle möglichen Widerstands, nämlich jene SED-Mitglieder, die vor 1933 zu linkssozialistischen oder antistalinistischen kommunistischen Gruppen gehört hatten. So zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, zur SAPD, zur KPD-Opposition, der KPDO oder zum Leninbund. Die Mitglieder jener kleinen linken Arbeiterorganisationen, die das Naziregime überlebt hatten, gehörten am Kriegsende zu den aktivsten Kräften bei der Bildung antifaschistischer Aktionsausschüsse in einer Reihe von Städten und Dörfern. Diese entstanden, bevor die sowjetischen oder westlichen Armeen diese Orte befreiten. Die britischen und amerikanischen Truppen lösten diese Komitees kurzerhand auf. Die sowjetische Besatzungsmacht verhielt sich vorsichtiger. Es war Walter Ulbricht, der damals Moskau-treueste aller kommunistischen Politiker, der damals die Auflösung dieser spontan entstandenen Körperschaften anordnete. Viele Mitglieder dieser Ausschüsse traten der KPD bei, und sei es nur, um dort alsbald ihre kritischen Stimmen zu erheben. Die sowjetische Militäradministration in Deutschland, die SMAD, zeigte sich angesichts dieser Tatsache geradezu irritiert. Im Mai 1946 warnten die beiden SMAD-Spitzen Sergei Tjupanow und Fjodor Bokov, die SED-Führer Walter Ulbricht und Otto Grote wohl vor trotzkistischen Elementen innerhalb der Partei und drängten sie, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hermann Matern, damals Leiter der Berliner SED-Organisation, schrieb, dass die Ultralinken, denen Sympathie für Leo Trotzki unterstellt wurde, zwar nicht ihre eigene Organisation besäßen, aber in Betrieben wirksam werden würden. Die SMAD und die SED-Führung reagierten besonders allergisch auf die Kritik an der Sowjetunion, die von unabhängigen Kommunisten vorgetragen wurde. Diese galten als Abweichler des Marxismus-Leninismus. Nur nachdem wir eingegriffen hatten, berichtete ein sowjetischer Oberstleutnant, begann die SED Maßnahmen zu ergreifen, um mehrere von ihnen, also den Gegnern der Einheit, aus der Partei auszuschließen. Die sowjetischen Lokalbehörden in Thüringen befürchteten, die kommunistischen und die sozialdemokratischen Kritiken an der Sowjetunion könnten zu einer einheitlichen Strömung in der SED zusammenwachsen, in deren Ergebnis eine organisierte innerparteiliche Opposition entstünde. Sie befürchteten, eine solche politische Opposition werde ein Programm entwickeln, in dem zwar Lenin in der marxistischen Tradition gesehen, doch Stalin als Schöpfer eines sowjetischen Imperialismus gezeichnet werde. In der Tat gab es 1946 illegale Aktivitäten ehemaliger KPDO-Mitglieder. Sie schmuggelten Schriften von Heinrich Brandler und August Thalheimer in die sowjetische Zone, vor allem nach Thüringen. Brandler und Thalheimer, führende Politiker der KPD und dann der KPDO in der Weimarer Republik, hatten im kubanischen Exil eine Reihe von Broschüren verfasst, die genau in diesem Sinn argumentierten. Der sowjetische Militärgeheimdienst unternahm enorme Anstrengungen, um die Quelle dieser so subversiven Aktivitäten herauszufinden, doch ohne Erfolg. Zur gleichen Zeit suchte eine Gruppe kritischer SED-Mitglieder um den Gewerkschaftsfunktionär Karl Schmidt, den Sozialismus durch einen Rückgriff auf Lenins Erbe zu stärken. Schmidt ging so weit zu behaupten, mit der Festlegung der Oder-Neiße-Linie als neuer deutsch-polnischer Grenze habe die Sowjetunion sich vom Leninismus abgewandt. In Schmidts Augen war dies eine völlige Abwendung von Lenins Prinzip eines Friedens ohne Annexionen. Sogar die Trotzkisten konnten einige Aktivitäten entfalten, doch wurden diese sehr schnell unterdrückt. An diesen und vielen ähnlichen Vorfällen in verschiedenen Regionen der sowjetischen Besatzungszone zogen SED und SMAD den Schluss zur Bildung von Parteiorganen, deren Aufgabe die Verhinderung solcher innerparteilichen Konflikte sein sollte. Zu diesem Zweck wurde innerhalb der politischen Personalabteilung der PPA des Zentralkomitees ein Referat Abwehr geschaffen. Dieses sammelte Materialien über kritische Parteimitglieder, besonders über organisierte innerparteiliche Oppositionsströmungen. Diese Materialien wurden dem Referat durch Informanten zugeleitet, die solche Gruppen infiltrierten oder aus ihren Reihen angeworben worden waren. Bereits vor den parteiinternen Säuberungen der frühen 1950er Jahre, die vom Parteiausschluss bis zur Haft und zur Deportation in sowjetische Lager reichten, wurde solches Informationsmaterial, so es nicht gleich für disziplinarische Maßnahmen verwendet wurde, zum späteren Gebrauch angesammelt. Walter Ulbricht suchte aus der SED ein reibungslos arbeitendes Instrument zur Kontrolle des öffentlichen Lebens zu machen. Durch interne Kaderpolitik versuchte er, wie der amerikanische Historiker Norman Neymark festhielt, institutionelle Konflikte zu reduzieren und Verwaltungsabläufe hierarchischer zu gestalten. Somit schuf die SED-Führung jene Art des Nomenklaturasystems, die den Verwaltungen die geeigneten Kader liefern sollte. Dabei hatte die PPA alle Ernennungen für leitende Positionen in der Verwaltung, öffentlichen Einrichtungen und vor allem in der Partei selbst zu bestätigen. Nach dem Mai 1948 begann die offene und verstärkte Stalinisierung der SED mit dem Ziel, diese in eine disziplinierte Massenpartei umzuformen. Dies erfolgte vor allem durch die Zentrale Parteikontrollkommission, die ZPKK. Mit ihrer im Juli 1948 verabschiedeten Entschließung über die Entfernung feindlicher und verantwortungsloser Elemente aus der Partei folgte die SED-Führung der vom Kominform vorgezeichneten Politik und sah jede Abweichung von der Parteilinie als feindliche Aktivität und als Werk ausländischer Agenten an. In den ersten KPD-Dokumenten unmittelbar nach dem Krieg war noch von der Politik eines deutschen Wegs zum Sozialismus, das heißt eines Wegs, der sich vom sowjetischen Modell unterschied, die Rede gewesen. Nein, bitte nicht. Dies hatte insbesondere in Anton Ackermanns berühmten Aufsatz von 1946 seinen Ausdruck gefunden. Eine Welle strengster Disziplinarmaßnahmen kennzeichnete die Säuberungsphase der Jahre 1949 bis 1951. Hervorgehoben sei, dass den meisten Opfern der Kampagne gegen sogenannten Titofaschismus, Trotzkismus, Sozialdemokratie, imperialistische Spione und Agenten und so weiter wie später gezeigt wird, zionistischen Verschwörungen nicht direkt feindliche Aktionen vorgeworfen wurden. Vielmehr wurden ihnen beabsichtigte, verbrecherische Handlungen unterstellt. Sie wurden zu Geiseln stalinistischer Disziplinarmaßnahmen aufgrund ihrer politischen Vergangenheit und wegen der geänderten außenpolitischen Sicherheitsinteressen der Sowjetunion, vor allem in Bezug auf Ost-, Mittel- und Südosteuropa in den ersten Jahren des Kalten Krieges. Das prominenteste Opfer in der DDR war das SED-Politbüro-Mitglied Paul Merker, der zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Einige der schlimmsten Angriffe gegen diese Opfer wurden sofort nach Stalins Tod am 5. März 1953 gestoppt. Doch erst nach Nikita Chruschtschows Enthüllungen auf dem 20. Parteitag 1956 wurde dem repressiven System Zügel angelegt. Daraufhin wurden offene Unterdrückungsmaßnahmen durch ein autoritäres Herrschaftssystem ersetzt, das durch eine Mischung von Repression und Toleranz gekennzeichnet war. So. Im Jahre 1956 fürchteten all jene, die für die parteiinternen Säuberungen der SED verantwortlich und immer noch in hohen Parteifunktionen waren, von ihren eigenen Genossen zur Verantwortung gezogen zu werden. Obwohl es in der DDR keine Schauprozesse wie gegen Reich, Kostov und Slansky in Budapest, Sofia und Prag gegeben hatte, war die SED dennoch gezwungen, sich mit dem heiklen Thema erzwungener Parteidisziplinierung auseinanderzusetzen, das die jüngste Vergangenheit und Gegenwart bestimmt hatte, zu befassen. Da die Parteisäuberungen noch im kollektiven Gedächtnis erinnert wurden, mussten nunmehr die Repressionsmaßnahmen, mit denen die innerparteiliche Kontrolle erzwungen worden war, durch subtilere Herrschaftspraktiken ersetzt werden. Sie sollten ähnlich perfektioniert werden wie die früheren stalinistischen Zwangsmaßnahmen. Diese durch die Kontrollorgane der Partei eingeführten neuen Herrschaftstechniken müssen im Zusammenhang mit der veränderten politischen Lage in der Mitte und am Ende der 1950er Jahre gesehen werden. Auch sie dienten der Sicherung der Alleinherrschaft der Parteiführung und suchten jede wirkliche oder unterstellte Opposition dagegen im Keim zu ersticken. Hier kann ich nur kurz auf die Tatsache verweisen, dass sich die Parteiführung auch weiterhin mit unzufriedenen Strömungen auseinandersetzen musste, die in Reaktion auf Kontrolle und Disziplinarmaßnahmen aufkamen. Die Parteiführung hob die Losung von der Einheit der Partei zum obersten Gebot. Nach 1956 führte der von der Führung verfolgte Kurs des Kampfes gegen revisionistische Tendenzen zu einer nur sehr inkonsequenten Politik der Entstalinisierung. Ihr wichtigstes Ziel, die Macht des Politbüros ohne Einschränkung zu sichern, erreichte die SED-Führung. Die Zeit dieser halben Entstalinisierungspolitik dauerte bis gegen Ende der 50er Jahre. Auf repressive Maßnahmen wurde auch jetzt nicht verzichtet, wenngleich die Repression insgesamt ein geringeres Ausmaß erreichte als in der Periode zuvor. Doch neben ihrer öffentlich demonstrierten Stärke, die jede Form von Kritik für illegitim erklärte, begann die Parteiführung eine Mischung aus Repression und Toleranz als Methode ihrer Herrschaftssicherung zu entwickeln. Am Beginn der 1960er Jahre, unmittelbar nach Errichtung der Berliner Mauer, ging die SED-Führung zu flexibleren Formen des Umgangs mit Parteimitgliedern über, die sogar ein Element an Selbstkritik anklingen ließ. Nunmehr legten die Parteiführer eher Wert auf die demonstrierte Einheit mit dem Volk, statt auf ideologisches Scharfmachertum. Sie begannen, den wirklichen Bedürfnissen der Menschen besser Rechnung zu tragen und setzten nicht mehr nur auf reine Indoktrination. Von dieser relativ gemäßigten Haltung zeugten jene administrativen Maßnahmen, die der staatlichen Rechtsprechung eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Parteikontrolle einräumten. Dies wurde von einer realistischeren Wirtschafts- und Jugendpolitik begleitet, sowie bis 1965 von einer größeren Offenheit gegenüber westlichen Kulturströmungen, insbesondere im Bereich der populären Musik. All diese Maßnahmen sollten die Grundlage für weiterreichende Wirtschaftsreformen innerhalb des durch das System abgesteckten Rahmens bilden. Doch sobald klar wurde, dass innerhalb der DDR-Jugend, die von westlicher Beat- und Hippie-Kultur fasziniert war, rebellische und schwer zu kontrollierende Stimmungen aufkamen, wurde der Trend zur Liberalisierung gestoppt. Dies geschah auf einer ZK-Tagung im November 1965. Die Furcht vor spontanen und unkontrollierten Entwicklungen, die die Grenzen des autoritären Herrschaftsmodells überschreiten könnten, veranlasste die SED-Führung am Ende der 60er Jahre schließlich die Wirtschaftsreformen abzubrechen. Die Uhren wurden zurückgestellt, aber nicht bis zu jenem Punkt, an dem die Massenrepressalien erneut zum Herrschaftsmittel geworden wären. Die sogenannte Bewältigung der tschechoslowakischen Krise von 1968 zeigte in der DDR den Erfolg einer Doppelstrategie, die sowohl auf die Reintegration von Abweichlern wie auf massive Einschüchterung jeden oppositionellen Potenzials zu setzen wusste. Ich möchte anmerken, dass eine Toleranzpolitik, wie sie von der SED-Führung praktiziert wurde, ein Hauptmerkmal vorbürgerlicher Gesellschaften war. Das von Kaiser Joseph II. 1781 verabschiedete Toleranzpatent garantierte den Protestanten religiöse Freiheit in Österreich, aber gestand der protestantischen Kirche nicht die gleichen Rechte zu wie der katholischen Staatskirche. Das von König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen im Jahre 1847 erlassene Toleranzedikt kann ähnlich beurteilt werden, nämlich als ein politisches Instrument des aufgeklärten Absolutismus. In historischer Perspektive ist es klar, dass das bloße Toleranzprinzip zunächst noch keineswegs die Politik im leninschen Sowjetrussland bestimmt hatte. Der Rat der Volkskommissare verband anfangs vielmehr Repressivmaßnahmen mit einer Politik der Emanzipation kleinerer Gruppierungen, so zum Beispiel ethnischer Minoritäten. So tolerierten die sowjetischen Behörden die zionistische Bewegung bis etwa 1922. Zwar wurden zionistische Parteien als politische Gegner angesehen, doch nicht als Erzfeinde gebrandmarkt. Die Auswanderung nach Palästina war bis 1928 nicht verboten. Quasi zionistische Kolonisationsprojekte in der Landwirtschaft, so auf der Krim, erfuhren eine begrenzte staatliche Unterstützung. Auch nach Stalins Tod waren die neuen durch Partei und Staat in begrenztem Maße gewährten Freiheiten keineswegs einklagbar. Wie in vorbürgerlichen Gesellschaften konnten sie jederzeit zurückgenommen werden. Im Charakter dieser Toleranzpolitik mitsamt ihren Grenzen zeigt sich der Wandel der Einstellung gegenüber solchen Minderheiten, die zu Opfern stalinistischer Gewaltmaßnahmen geworden waren. Die Politik gegenüber religiösen Minderheiten oder gegenüber der religiös eingestellten Bevölkerungsmehrheit reichten von blanker Repression in Albanien über dosierte Unterdrückung in der Tschechoslowakei bis zur Übereinkunft zwischen Staat und Kirche in der DDR oder in Ungarn. In Polen fand sich die Staatspartei mit dem großen Einfluss der katholischen Kirche ab und räumte ihr so viel Bewegungsfreiheit ein, dass man beinahe von einer Doppelherrschaft innerhalb der Gesellschaft sprechen konnte. Die Möglichkeit gegenüber sozialkulturellen Minderheiten, die Politik gegenüber sozialkulturellen Minderheiten umfasste gleichfalls eine breite Palette an Möglichkeiten. So wurden beispielsweise Anstrengungen unternommen, die Juden auf den Status einer Religionsgemeinschaft zu beschränken und die nicht religiösen Teile der jüdischen Bevölkerung zu assimilieren. Als diese Politik fehlschlug, reagierte das polnische Regime 1968, indem es zahlreiche Juden außer Landes drängte, während in Rumänien zu dieser Zeit einige Schritte in Richtung auf mehr Liberalisierung unternommen wurden. In der Sowjetunion waren auch in der langen Periode zwischen Lenins Tod und Gorbatschows Machtantritt einer Toleranzpolitik sehr enge Grenzen gezogen. Mit der Erblast der Nazi-Vergangenheit in Deutschland war die DDR ein Sonderfall im sowjetischen Machtbereich. Im Bemühen, die Dimensionen des Holocaust zu verstehen, befassten sich einige Forscher auch mit dem Verhältnis der internationalen Arbeiterbewegung, speziell ihres kommunistischen Zweigs zum Antisemitismus. Die kommunistische Haltung zu dieser Problematik nahm durchaus die sozialen und politischen Dimensionen des Antisemitismus und der jüdischen Emanzipation wahr, während die ethischen und religiösen Gesichtspunkte nur wenig Beachtung fanden. Die Einzigartigkeit und Irrationalität der Motive, die hinter Auschwitz lagen, wurden dabei unterbewertet. Die Politik der DDR gegenüber ihrer zahlenmäßig geringen jüdischen Bevölkerungsgruppe maß sich an Vorgaben der Sowjetunion. Repressivmaßnahmen gegen die Juden, wie sie die UdSSR seit 1949 betrieb, wurden 1953 auf die DDR in allerdings deutlich milderer Form zeitweise übertragen. Die Politik des stalinistischen Antisemitismus beendete eine Anfangsphase der SED-Politik gegenüber den Juden, die nicht nur durch Toleranz, sondern durch aktive Unterstützung charakterisiert war. Die antisemitische Kampagne, für die letztlich nicht die SED, sondern ihre sowjetischen Auftraggeber verantwortlich waren, brach diese Entwicklung ab. Die von der Sowjetunion initiierte Kampagne gegen Kosmopolitismus zog Juden, aber auch nicht-jüdische Rückkehrer aus westlichem Exil weit stärker in Mitleidenschaft als andere Teile der Bevölkerung. Ende 1952 untersuchte die Stasi die Büroräume der jüdischen Gemeinden und konfiszierte eine Reihe von Akten. Viele Juden wurden von großer Furcht ergriffen. 5 der 8 Vorsitzenden der ostdeutschen jüdischen Gemeinden und über 400 Juden flohen damals in den Westen. Andererseits unterbrach die SED-Führung zu keinem Zeitpunkt ihre finanziellen Unterstützung für die Gemeinden. Entsprechend der Moskau-Linie übernahm die SED die antisemitische Rhetorik des Prager Slansky-Prozesses, während sie zugleich einzelne antisemitische Ausbrüche unter der Bevölkerung rigoros unterdrückte. Die Serie von parteiinternen Säuberungen, zeitweiligen Inhaftierungen, beruflichen Zurücksetzungen, aber auch Parteiausschlüssen erreichte im Winter 1952-53 ihren Höhepunkt. Politbüromitglied Paul Merker, der kein Jude war, wurde bezichtigt, jüdischen SED-Mitgliedern den Eintritt in die Gemeinden nahegelegt zu haben. Merker wurde weiterhin beschuldigt, während seines Exils in Mexiko den Zionismus unterstützt zu haben. Auch habe er die Entschädigung der von den Nazis geraubten jüdischen Vermögen nur gefordert, um den amerikanischen Kapital das Eindringen in Ostdeutschland zu ermöglichen. Erst mit Stalins Tod verschwand diese mit seinem Namen verknüpfte spezifische Variante des Antisemitismus, die unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Zionismus und Kosmopolitismus formierte. Doch blieb Merkel noch bis 1956 in Haft. Die Auseinandersetzung um den 17. Juni 1953 schob dieses Problem ganz in den Hintergrund. Es ist ein Paradoxon der Geschichte, dass gerade jüdische Kommunisten, die noch Monate zuvor die Staatsmacht, ihren Partei- und Sicherheitsapparat und vor allem den Willen des sowjetischen Diktators fürchten mussten, nun in der Präsenz eben dieser Staatsmacht eine Garantie für ihre relativ sichere Existenz sehen mussten. Seitdem war die SED zu einer Politik der Toleranz gegenüber den jüdischen Gemeinden und säkulären Juden imstande. Die Erinnerung an den narzisstischen Judenmord wurde in der Gesellschaft wachgehalten, wenn auch in teilweise einseitiger Weise. Von den jüdischen Gemeinden wurde eine Anpassung an die offizielle Politik erwartet, doch wurden sie nicht zu Stellungnahmen gegen Israel genötigt. In den 1980er Jahren wurde diese bemessene Toleranz von einer aktiven Unterstützung jüdischer Kultur und jüdischen Religionen abgelöst. Die Gründe für diesen Wandel kann man in einem stärkeren Interesse an Kontakten zu den USA, im gestiegenen Ansehen der DDR in der Bundesrepublik Deutschland sowie in den neuen Freiheiten sehen, die aus der sowjetischen Politik unter Gorbatschow erwuchs. Diese wandte sich ausdrücklich gegen jede Form des Antisemitismus. Dies bringt uns zur Frage, die in den letzten Jahren aus neuer Perspektive diskutiert worden ist, zur Frage der gebrochenen Loyalität kommunistischer Intellektueller in der DDR. War in den ersten beiden Jahrzehnten seit dem Untergang der DDR der moralische Maßstab für die Beurteilung des Verhaltens von Intellektuellen vorherrschend, wobei Begriffe wie Widerstand oder Mitläufertum im Zentrum der Texte standen, so hat sich im letzten Jahrzehnt ein Wechsel der Perspektive vollzogen. So betonten Gerd Dietrich in seinem Opus Magnum, der dreibändigen Kulturgeschichte der DDR, oder die französische Historikerin Sonia Combe, dass kommunistische DDR-Intellektuelle eine zwar begrenzte, doch keineswegs zu unterschätzende Rolle bei der Erweiterung eines öffentlichen Diskurses spielten, dessen Grenzen aber von der Parteiführung und ihrem Apparat gezogen wurden. Diese Grenzen wurden mitunter abrupt verschoben und überraschten solche parteiverbundenen Intellektuellen, die sich und zu ihrer Überraschung urplötzlich als Abweichler von der Linie, gar als Dissidenten widerwillen, wiederfanden. Ihre verinnerlichten Parteinormen gerieten in Widerspruch zu ihrer Rolle als aktiv handelnde kommunistische Intellektuelle. Bis zuletzt blendeten parteiverbundene Intellektuelle der DDR-Gründergeneration oftmals die grundlegenden Widersprüche des Systems aus. Vielmehr sahen sie sich als natürliche Verbündete der Parteioberen. Warum kamen die Verantwortlichen nicht zu Ihnen und zu diskutieren, fragte Anna Segers voller Naivität auf einer Tagung des Schriftstellerverbandes der DDR, unmittelbar nachdem das 11. Plenum 1965 eine Reihe von Büchern und Filmen verboten hatte. Sie konnte nicht erkennen, wo die Scheidelinie zwischen Emanzipation und Repression verlief. 1968 verweigerte sie ihren von den sogenannten Normalisierern in Prag nach dem Einmarsch verfolgten Freunden sogar die geringe Hilfe, die sie hätte leisten können. Sonja Combe erzählt in ihrem Buch Loyalität um jeden Preis die Geschichte der gescheiterten und vom Regime verfolgten Reformer des DDR-Sozialismus von Robert Havemann bis Rudolf Barrow. Leider nicht solch innere Wirtschaftsreformer wie Fritz Behrens, Arne Ben-Ari und Günter Kohlmeier aus der Perspektive der, wie Jürgen Kuczynski sie nannte, linientreuen Dissidenten, zu denen er sich selbst zählte. Ein Jahrzehnt später, nach zum Teil massiven Schikanen gegen Robert Havemann und Stefan Heim, der Ausbürgerung Wolf Biermanns und der Verhaftung Rudolf Barrows, waren es einige der besten intellektuellen Schüler der antifaschistischen Intellektuellen, die den Bruch mit der DDR, aber keineswegs immer mit der Idee des Sozialismus vollzogen, in den Westen gingen. So Jurek Becker, Klaus Schlesinger und Bettina Wegner. Die Auseinandersetzung um Gehen oder Bleiben, Unterstützung oder Ablehnung der repressiven Maßnahmen schuf Gräben, die nicht mehr überbrückt werden konnten. Wer von der DDR-Gründergeneration noch aktiv war und in der DDR blieb, zog jedoch mit Ausnahme Stefan Heims das Schweigen vor. Doch warum schwiegen sie? Ich komme zum Anfang zurück. Im Turm von Babel rang Hans Meyer um eine Antwort. In der dem Buch eingefügten kursiven Passage Exkurs, Hanna und Kurt, einer Erzählung, schrieb er: Natürlich hießen sie nicht Hanna und Kurt, als sie lebten, denn sie haben gelebt. Nun sind sie Gestalten einer Erzählung und heißen Hanna und Kurt. Schonung freilich spielt nicht mit. Die beiden haben sich und andere nicht geschont und sie wurden nicht geschont. Hanna und Kurt hießen in Wirklichkeit Paul Böttcher und Rachel Dübendörfer. Der aus Leipzig stammende Paul Böttcher, von Beruf Drucksetzer, schloss sich früh der SPD an und gelangte über die USPD 1920 zur KPD, aus der er 1929 ausgeschlossen wurde. Er ging zur antistalinistischen KPD-Opposition. Im Schweizer Exil kehrte Böttcher aber 1934 zur KPD zurück. Die folgenden 10 Jahre leistete er in Genf für die Sowjetunion wichtige nachrichtendienstliche Arbeit und wurde eine der Schlüsselfiguren der Roten Kapelle. 1945 ging er nach Deutschland zurück. Zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin und Gefährtin Rachel Dübendörfer wurde er 1946 nach Moskau eingeladen. Statt der erwarteten militärischen Auszeichnung hielt das Stalin-Regime jedoch einen Geheimprozess mit anschließender Haft in Workuta und anderen Leidensorten bereit. Erst 1956 kamen beide, die an verschiedenen Orten inhaftiert waren, in die DDR. Dort wurden sie nur halbherzig rehabilitiert. Böttcher war zuletzt stellvertretender Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, dem damaligen SED-Bezirksorgan. Chefredakteur war zeitweilig Walter Hedeler. Auch er hatte den sowjetischen Archipel Gulag überlebt. Rachel Dübendörfer kam psychisch schwer gestört in die DDR zurück. Hans Meyer zeichnete das bedrückende Porträt einer geistig umnachteten Frau. Verwirrenden Geistes, und das ist wichtig, und verstockt bis zum Ende. Ein Wahn vielleicht, der alles ertragen machte. Flucht in die sinnlose Treue, um die Gesamtlüge nicht ertragen zu müssen. In Wirklichkeit aber gesundete Rachel Dübendörfer allmählich. Besonders heilsam waren die Besuche ihrer in Paris lebenden Tochter in Berlin. Sie blieb ein treues Parteimitglied bis zum Tod, hatte aber keine Verbindung mehr zu Böttcher. Auch er gehörte wieder zur Partei. Böttcher hielt Kontakt zu dem noch bis 1963 in Leipzig als Professor lehrenden Hans Meyer, den er aus gemeinsamer Schweizer Exilszeit kannte. Doch kam Böttcher selten nur zu Besuch, schreibt Meyer. Es gab nichts mehr zu bereden. Zu vieles gehörte der Zone des Schweigens. Ich war nicht enttäuscht über ihn. Was er tat, war auch nichts anderes, als was sich die verstockte Hanna zum Selbstschuss ausgedacht hatte. Das selbst auferlegte Schweigen verstanden Hanna und Kurt als ihren Dienst an der Sache. Dieser Dienst war eine Fortsetzung der kommunistischen Arbeit aus der Zeit der Opposition, des Exils und der Verfolgung. Doch musste er von Anfang an auf Selbsttäuschung beruhen. Er war ein zu instabiler Kid. Um die DDR zusammenzuhalten, erwies er sich als zu schwach in einer Zeit, in der Kommunisten die Staatsgewalt ausübten und diese nicht mehr demokratisch auf den Prüfstand stellen mussten, sei diese Gewalt auch von der sowjetischen Besatzungsmacht abgesichert. In den Begriffen Repression und Toleranz sind die vielschichtigen und widersprüchlichen Dimensionen politischer Herrschaft in der DDR somit teilweise zu erklären, doch verlangt die Analyse der DDR-Gesellschaft, je länger diese existierte, nach weiterer Erklärung. Hier stellt, so meine ich, die mitunter gebrochene Loyalität der Parteiaktivisten zur Partei ein eigenes Qualitätsmerkmal dar, sei dieses positiv oder negativ zu bewerten. Es war diese Loyalität, in der sich antifaschistisches Vermächtnis, die Hoffnung auf eine bessere Welt und die verzweifelte Flucht vor der Wirklichkeit in individuell unterschiedlicher Weise verbanden und verschränkten, die auch jenseits sowjetischer Bataillone zur inneren Stabilisierung der DDR beitrug, die aber nicht unendlich war. Natürlich wurden für eine neue Generation von DDR-Kommunisten, die Krieg und Verfolgung nur aus Büchern, dem Parteilehrjahr und den Erzählungen der Gründergeneration kannten, andere Aspekte wichtig. Nicht zuletzt auch ein karrierebedingtes Verhalten, das für manche aufstiegsbewusste SED-Genossen mit dem Ende der DDR nach neuen Gönnern suchte. Im Dickicht der skizzierten selektiven Wahrheiten und des selektiven Verschweigens tritt jetzt einmal mehr der Umgang mit dem antifaschistischen Erbe der DDR in unser Blickfeld. Eines Erbes, dessen sich heute getarnte und offene Faschisten entledigen wollen. Eines Erbes, das aber auch von wohlmeinenden Liberalen noch allzu oft zur Erblast heruntergebucht wird. Von seinem Grundgehalt war der Antifaschismus in seiner spezifischen DDR-Gestalt eine Projektion der Leiden, der Lebenserfahrung und der Vorstellungswelt von Vertretern des kommunistischen Widerstands auf die gesamte Gesellschaft. Die ideologische und kulturelle Hegemonie dieser Erfahrung einer Minderheit war Ausdruck der Dominanz dieser politischen Generation. Sie stand am Anfang der DDR und verfügte bis zuletzt über entscheidende Macht und Einfluss. Diese Schicht beanspruchte aus der Beteiligung an der Opposition gegen Hitler und der eigenen, oft tragischen Verfolgungsgeschichte, Richtung und Ziel der politischen Neuordnung in der DDR zu bestimmen. Die kommunistischen Widerstandskämpfer sahen als letzte Revolutionäre die eigenen politischen Wertmaßstäbe und Normen als verbindlich für die gesamte Bevölkerung an. Die Erfahrung von politischer Verfolgung im Faschismus führte bei dieser Generation zu Verhärtungen und Feindbildern, die nie aufgebrochen wurden. All dies übte nachhaltige Wirkungen auf die innenpolitische Atmosphäre der DDR aus. Einer DDR, die kleine Freiheiten um den Preis des Verzichts auf politisches Engagement tolerierte, doch genau sich damit vom Anliegen eines ursprünglichen Marxismus entfernte. Der russisch-belgische Journalist Viktor Serge, und damit komme ich zum Schluss, schrieb 1938 an Leo Trotzki, diesen durchaus kritisieren, dass, jetzt kommt ein langes Zitat, der Marxismus war nur in Worten und nur für eine kurze Zeit eine freiheitliche Ordnung. In der kurzen Periode der Sowjetdemokratie, die vom Oktober 1917 bis zum Sommer 1918 reichte. Dann fiel sie in sich zusammen und ging konsequenterweise den ausgetretenen Weg hin zur Staatsvergötzung, autoritär und alsbald totalitär. Ihr fehlte die freiheitliche Dimension. Es mangelte den bolschewistischen Führern der großen Jahre weder an Kenntnissen noch an Intelligenz oder an Energie. Was ihnen fehlte, war revolutionärer Wagemut, wenn es nach 1918 darum ging, die Probleme im Sinn der Freiheit für die Menschen und nicht durch regierungsamtlichen Zwang zu lösen. Systematisch errichteten sie nicht etwa, wie sie behaupteten, den kommunistischen Staat, sondern einen Staat im überkommenen Wortsinn mit starker Polizeigewalt, Zensur, seinem Monopol in vielen Bereichen und seinen allmächtigen Büros. In dieser Hinsicht ist der Gegensatz zwischen dem bolschewistischen Programm von 1917 und der durch die Bolschewiki errichteten politischen Ordnung geradezu frappierend. Nach dem Sieg im Bürgerkrieg hätte eine sozialistische Lösung der Probleme in der Arbeiterdemokratie, der Förderung von Eigeninitiative, der Freiheit des Denkens, der Freiheit für die Arbeiterklasse bestanden und nicht, wie es geschah, in der Zentralisierung von Macht, der Unterdrückung abweichenden Denkens im monolithischen Einparteisystem, in der engherzigen Orthodoxie einer offiziellen Denkschule. Die Herrschaft und die ideologische Dominanz einer einzigen Partei ging der Herrschaft und ideologischen Dominanz eines einzigen Führers voraus. Diese extreme Machtkonzentration, diese Furcht vor der Freiheit und vor ideologischer Abweichung, diese Verpflichtung auf eine absolute Autorität entwaffnete die Massen und führte zur Festlegung einer absolut bestimmenden Bürokratie. Und Serge schloss, Freiheit ist für den Sozialismus eine Notwendigkeit, der Geist der Freiheit ist für den Marxismus so lebensnotwendig wie der Sauerstoff für lebende Wesen. Ich danke für die Geduld. Hey. Hallo. Jetzt staune ich aber, es gab ja doch Beifall. Ich bitte um Wortmeldung und vor allen Dingen um Kritik. Und bitte auch um Entschuldigung, dass mein ein wenig ledierter Gesundheitszustand mich manchmal dazu zwang, zu husten, zu hüsteln und ähnliche Dinge von mir zu geben. Das war nicht beabsichtigt. Vielleicht vorher wieder der Hinweis, wir haben den Stream am Laufen. Ne, wenn jetzt irgendjemand partout nicht zu hören sein möchte in der Aufnahme, dann bitte vorher Bescheid sagen. Und außerdem bemühen wir uns dann wieder, die Redebeiträge wieder bei 2 Minuten zu belassen. Also, man bittet um Wortmeldung. Und um Kritik. Nicht alle auf einmal, bitte, ja? Na, ja, übernimm mal. Oh, meine Mitstreiterin Renate. Oh, jetzt kommt gleich viel Kritik, hoffe ich mal. Nee, ich habe... nee, Mario, schön. Danke für deinen Vortrag. Wieder sehr informativ. Ich will mich auf einen Nebenaspekt, den du kurz erwähnt hast, auf den würde ich gerne eingehen. Schieß los. Weil er vielleicht erst weniger mit dir zu tun hat, sondern mit einer Beobachtung, die ich seit einiger Zeit so in Diskussionen der Linken gemacht habe und die mir zu kritisieren zu sein scheint. Und zwar, es kam auch bei dir kurz zum Ausdruck, da war es dann so ein Gemengelage, aber die positive Sanktionierung eines Vorgangs, nämlich dass alte Kommunisten bei allen Schwierigkeiten, die sie erleben oder auch nicht erleben, bei der Sache bleiben, sage ich mal ein bisschen verkürzt, so, und bis zum Schluss sozusagen Staat und Partei verteidigt haben. Das Phänomen kennen wir ja, aber ich habe in letzter Zeit beobachtet, und zwar ging es da zum Beispiel um ein Buch von Regina Scheer, ja, genau, über Frau Gordon Walcher, ist jetzt egal, eine Kommunistin, die, wie gesagt, auch bis zum Schluss daran geglaubt hat, die zum Beispiel auch 68, also 1908 den Einmarsch gut geheißen hat, also sie ist eine Kritikerin, aber beschränkt auf Funktionärskritik, nicht sozusagen Kritik am System. Und die in dem Buch auch von Regina Scheer gefeiert wird. Ich hatte mal sowas erlebt, dass dann wirklich Beifall aufbrauste, als nochmal gesagt wurde, sie ist bei der Sache geblieben. Ich finde das ganz problematisch, weil ich finde, wir müssten uns diesen Genossen und deren Haltung anders nähern. Ich will das jetzt nicht ausführen, genau, 2 Minuten, aber ich will es einfach mal sagen, dass ich finde, wir begreifen gar nichts, wenn wir solche Vorgänge einfach nur feiern, ja, weil sie auch unserem Gefühl entsprechen. Wir wollen ja auch bei der Sache bleiben, insofern, als dass wir ja eine alternative Gesellschaft wollen. Aber das ist hier ein anderer Vorgang. Und ich finde den bedenklich, und ich würde den gerne mal auch die Frage an dich richten oder auch allgemein zur Diskussion stellen. Sammeln wir oder soll ich gleich antworten? Die Frage ist sehr wichtig, aber wir können sammeln. Okay, dann mache ich es gleich. Vielen Dank, liebe Renate. Ich habe Reginas Buch auch gelesen, hab's sehr positiv rezensiert. Es ist ein wichtiger Schritt vorwärts. Aber das Problem, auf das du aufmerksam machst, das hat mich die ganzen letzten Jahre befasst. Ich hatte also gerade einen längeren Aufsatz über Paul Robeson geschrieben, für den ich sehr, sehr viel Gegenwind in Amerika gekriegt hatte übrigens, ja, von amerikanischen Freunden und Genossen, die also sagen, das darfst du. Und ich hatte eben auch darauf verwiesen, dass er bei all seinen großen Verdiensten und seiner Standhaftigkeit eben auch ein Stalinist war und sich eben zeitweise sehr, sehr schlimm verhalten hatte, auch gegenüber Freunden und Genossen wie Sie oder auch James zum Beispiel. Ja? Aber da habe ich auch Gegenwind gekriegt. Wie kannst du es nur? Das ist das Letzte, was wir haben. Und ich habe dann versucht, bei aller Hochachtung vor diesen alten Genossen, ja, ich habe natürlich mit ihnen diskutiert, bin auch ein bisschen angeschrien worden, das gehört dazu, das gehört zur Sache auch dazu. Aber ich habe gesagt, wir kommen natürlich, wir müssen beides sehen. Ja? Die verinnerlichte Parteitreue, die führte zum Selbstbetrug. Ja? Und zwar nicht im Sinne einer moralischen Abwertung, ja? Sondern im Sinne eines politischen Versagens. Andererseits sehe ich natürlich, dass also, und das trifft noch viel mehr auf Leute zu, die im stalinistischen Gulag waren und dann in der DDR parteitreu waren, da kenne ich auch eine ganze Reihe, ja? Leute, die dann eben gesagt haben, wir können nicht davon auch noch Abstand nehmen, denn sonst war unser Leben sinnlos. Das alles nehme ich sehr, sehr ernst. Das Dilemma des Historikers ist, oder jedenfalls das Dilemma dieses Historikers, den ihr eingeladen habt, ja, ist folgendes. Ich muss Dinge als Historiker kritisch beurteilen, für die ich politisch die größte Sympathie und das größte Verständnis habe. Ja? Das ist im Prinzip bei jeder politischen Handlung so, die in der historischen Perspektive verurteilt wird. Aber in der kommunistischen Bewegung ist dieses Dilemma einfach nicht zu lösen. Und ich versuche es immer so zu machen, dass ich kritisiere, was kritisiert werden muss, aber dass meine Kritik sehr deutlich, und das habe ich am Anfang und am Ende dieses Vortrags gesagt, sich sehr deutlich von der abwertenden Häme unterscheidet, mit der man also heutzutage hier Punkte sammelt oder auch in den USA, wo ich viele Jahre gelebt habe, auch Punkte sammelt. Ja? Das darf tatsächlich nicht passieren. Und da fühle ich mich eben dem Hans Mayer nah. Der hat mich dafür übrigens auch gelobt. Und Hans Mayer lobt selten andere. Der hat meist sich selbst gelobt. Aber das war schon wichtig, dass also die älteren und die damals jüngeren Sozialisten, also er und ich, einander in dieser Hinsicht verstanden hatten. Damit ist die Frage nicht beantwortet. Die hat keine definitive Antwort. Aber ich sehe das genau wie du. Ich sehe die Problematik genau wie du. Und euch Jüngeren, euch Nachgeborenen, jetzt um mal Brecht zu zitieren, die kann man nur neugierig machen auf diese Dinge. Versucht, historische Gestalten auf der Linken, mit denen ihr und mit deren Zielen ihr politisch sympathisiert, trotzdem in den historischen Kontext zu stellen und in den historischen Abstand und scheut euch nicht davor zu sagen, welche Wege in Irrwegen endeten. Und das betrifft nicht nur den Stalinismus im Osten, das betrifft eben auch Kommunisten im Westen. Also Leute, ja, diese Denkarbeit kann ich euch nicht abnehmen. Ich habe zwar 30 Bücher geschrieben inzwischen, die müsst ihr jetzt alle lesen, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Ja. Aber auch meine Bücher können eure Denkarbeit nicht ersetzen. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Aber? Ich habe jetzt gar nicht so eine komplizierte Frage, sondern eine, die mir ins Auge sticht, nämlich deinen Titel. Ja. Und zwar, den finde ich ganz interessant, Antworten und neue Fragen. Ja. Weil ich jetzt auch sozusagen deiner Analyse und Kritik erstmal keine Frage rausgehört habe. Och. Also es stecken viele Fragen drin und vor allem finde ich jetzt auch, weil du auf die Rolle des Historikers irgendwie ansprichst, auch erstmal so eine Wichtigkeit darin, zum Beispiel die, apropos Hans Mayer, Außenseiter ins Recht zu setzen, ja, also Exilanten, also ja, die ganzen Widersprüche überhaupt aufzuzeigen. Ja. Auch vielen Dank dafür und trotzdem würde ich jetzt provokant sozusagen fragen, los was geht's, sind die neuen Fragen? Also auch, weil dieses Neue davor finde ich ziemlich interessant, ja. Wenn das ein Historiker stellt. Na gut, also eine Überschrift muss natürlich sowieso erstmal neugierig machen. Und ich bitte um Vergebung, sollte der Vortrag nicht alle Erwartungen einlösen, die in so einer Überschrift stecken. Aber, die neuen Fragen, liebe Leute, die habe ich an euch weitergegeben. Ja? Also so leicht kommt ihr immer nicht davon, dass ich das Manna vom Himmel runterregnen lasse und ihr sagt, jetzt sind alle Probleme gelöst. Nee. Also die neuen Fragen, das sind eben gerade die Repression, Toleranz. Es reicht nicht, sondern wir müssen begreifen, warum sich die Leute für ein System bis zuletzt aufopferten, abrackerten, dessen Defizite ihnen immer mehr bewusst wurden. Und da lassen wir mal den wirklichen oder den angeblichen bösen Klassenfeind mal ganz draußen. Ja? Denn dieses System ist vor allen Dingen an seinen inneren Widersprüchen kollabiert. Ja? Und darum geht es mir. Also diese, wann wird Loyalität, wann ist sie notwendig, wann wird sie zum Selbstbetrug und ist das eine vom anderen zu trennen? Also, die Frage gebe ich erstmal an euch weiter. Renate, los geht's. Jetzt aber doch ein bisschen schärfer. Also ja, bitte. Das hast du 20 Jahre gemacht, als wir beide Kollegen am Zentrum für zeithistorische Forschung waren. Da hat sie mich immer ganz schön zusammengefaltet. Also los jetzt. Nein. Dich nicht, andere. Gut, aber ja, die andere noch viel schlimmer. Mario, in deinem Vortrag ist nicht einmal das Wort Herrschaft gefallen. Die Personen, über die du redest, die da also sozusagen bei der Sache geblieben sind, die haben tendenziell einfach zu den Herrschenden gehört oder mindestens so am Rande. Und ich glaube, dass diese ganze Problematik, dass sie so auch dann so treu dabei geblieben sind, gehört ja dazu, weil nämlich, wenn sie es nicht geblieben wären, wären sie weg gewesen vom Fenster. Dann hätten sie nicht mehr zur Partei und nicht mehr zu den Herrschenden gehört. Nein, das hast du nicht beschrieben. Und darum finde ich auch, dass man an diese Personen, von denen wir jetzt so gesprochen haben, nicht persönlich, darum geht es gar nicht, aber strukturell viel schärfer rangehen muss. Die bis zum Schluss dran geblieben sind und so, das waren die, die sozusagen auf der anderen Seite standen, wenn man das Ganze mal als Klassenverhältnis... Ich glaube, ich hätte es an einer Stelle gesagt, aber ich gucke mir nochmal meinen Text an. Ich glaube, ich hätte es gesagt, aber die Frage, die du stellst, ist ganz sicher wichtig. Und zwar nicht als moralische Kritik, sondern als politische Analyse. Das ist ganz, ganz sicher wichtig, was du jetzt gesagt hast. Ja, genau. Das meine ich. Kritik, weitere Kritik. Ah, Bernd. Noch einer unserer Mitstreiter vom ZZF. Aber erstmal lassen wir den Nachwuchs ran. Bernd. Also ins gleiche Horn würde ich gerne wie Renate auch noch mal stoßen. Ich wiederhole das jetzt nicht, was sie gesagt hat. Ja. Ein anderer Aspekt ist wichtig. Denen war die Nibelungentreue wichtiger, aus den Gründen, verschiedensten Gründen, als die Wahrheit. Und das, finde ich, ist die große Schande. Das finde ich auch eine moralische Schande. Der Wahrheit nicht ins Auge zu sehen, aus 1000 Gründen. Du hast es angedeutet, weil man sie vielleicht nicht ausgehalten hätte. Es gibt 1000 Gründe. Und das genauso wichtig ist meines Erachtens, und das ist einfach auch eine Forschungsfrage, nicht für mich, aber für dich vielleicht, wie viele haben denn anders gehandelt? Ich sage mal als bekanntestes Beispiel Alternative, Robert Habermann, der ein Hardcore-Stalinist war, KGB-Agent und so weiter und so fort, der aber sich vom Stalinisten zum Antistalinisten gewandelt hat, als er gemerkt hat, es ist nicht westliche Propaganda, die uns den Terror Stalins einredet, sondern es ist die Wahrheit. Das ist nur ein Beispiel für Verhalten in der DDR. Jetzt kommt meine Forschungsfrage oder Aufgabe für Leute wie dich. Wie viele Leute von denen, die zuletzt, wie Robert Habermanns, sind denn eigentlich in den Westen gegangen? Ich denke jetzt nur an die Bekannten, schon der frühen DDR sozusagen, oder du hast Hermann Weber erwähnt. Es gibt ja eine ganze Reihe, die sind ja nicht alle, haben sich ja alle nicht so angepasst verhalten und Nibelung treu. Ja. Sondern viele haben es nicht ausgehalten, konnten nicht forschen oder was auch immer. Ja. Also darum müsste man eigentlich, wenn man das ganze Bild sehen will als Historiker, müsste man beide untersuchen. Also ich muss dazu sagen, die Frage, wer ging, wer blieb, die hatte ich die ganze Zeit mit auf dem Schirm. Aber es war einfach aus Zeitgründen. Ich musste eine Reihe von Problemen einfach weglassen. Ich habe es an anderen Stellen ausgeführt, aber es ist richtig, wenn ich das überarbeite, da kommt genau das natürlich nochmal rein. Und der Begriff von der Nibelungentreue, warum sollte man sich um diesen Begriff herumdrücken? Danke, Bernd. Los, Leute, aber jetzt die Jüngeren. Ich habe eine Frage zu den Begriffen, also es kam ja Repression und Toleranz und dann als dritter Begriff tauchte mal so ein bisschen auch noch Emanzipation. Aber der war jetzt nicht so zentral wie die beiden anderen. Leider nicht. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war Emanzipation Teil dieser sozialistischen Arbeiterbewegung, auch noch in der frühen Sowjetunion. Also da hätte man diesen Begriff vielleicht noch nehmen können, dass sich das verbunden hat, Sozialismus und Emanzipation, auch von Minderheiten, aber dass man das einfach nicht mehr als ein Wesenszug der DDR-Gesellschaft dann sehen kann, dass dieser Begriff dann deshalb rausgeflogen ist aus der Darstellung. Ja. Und an die Stelle dessen kommt dann auch Toleranz in Maßen. Also ich kann da, also weil du gesagt hast, ich habe die Meinung vertreten und habe dafür auch im ZZF, meinem Institut, ganz schön Gegenwind gekriegt. Das habe ich aber ausgehalten. Ja? Also ich habe tatsächlich immer die Meinung vertreten, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Leninismus und Stalinismus. Und das war die Frage nach dem inneren Feind. Lenin oder der Leninismus konnte schonungslos sein mit dem äußeren Feind. Und das meine ich nicht als Lob. Ja? Aber diese Suche, also diese, oder diese Manie zu sagen, der gefährlichste Gegner ist der, der sich mit dem Parteibuch trennt. Also wir müssen erstmal innerhalb der Partei anfangen, die Gegner zu entlarven. Ich meine, ich habe ja einige Stichworte dazu gesagt. Das war sicherlich nicht Lenin, das war Stalin. Aber es ist natürlich auch so, ja, dieses leninische Parteimodell, ja, das hat, ich möchte mal so sagen, am Anfang, nach 1917 oder unmittelbar nach 17, hat Lenin oder auch Trotzki haben das noch nicht universalisieren wollen. Ja? Die Kritik von Rosa Luxemburg war ihnen noch nicht bekannt, aber vieles andere war natürlich bekannt. Ja? Zum Beispiel auch die Kritik der Menschewiki wie Julius Martow zum Beispiel. Ja? Einer der bedeutendsten Denker des damals zeitgenössischen Sozialismus, der auch eine hervorragende Geschichte der russischen sozialistischen Bewegung geschrieben hat, die ich sehr empfehlen kann. Aber manche Warnungen hatten Lenin und auch Trotzki schon auf dem Schirm. Trotzki auch in seiner Auseinandersetzung mit Karl Kautsky, obwohl er sich, was er leider oft tat, über Kautsky ein bisschen arrogant lustig gemacht hat. Einer der wirklichen Mängel von Trotzki, ja, über den ich auch viel Lobendes zu sagen wüsste. Aber durch den Bürgerkrieg, durch den russischen Bürgerkrieg, in dem sich übrigens die Menschewiki spalteten, ein Teil ging zur bolschewistischen Partei, ein Teil war Gegner. Ja? Und Kautsky wurde erst ein Antibolschewik nach dem Einmarsch in Georgien 1921. Ja? Also durch den Bürgerkrieg, in dem also das bolschewistische Regime wirklich um sein Überleben kämpfte, und das, denke ich, war sogar die größte Leistung von Trotzki, ja, in dieser Zeit, in dem Trotzki als Oberkommandierender der Roten Armee einen Holocaust verhinderte. Ja, denn der weiße Terror, es gab auch einen roten Terror gegen Juden, aber der weiße Terror hatte... Das war damals ein eliminatorischer und systematischer Antisemitismus wie bei den Nazis. Das hatten die Bolschewiki allerdings verhindert. Aber sie hatten in diesem Kampf, wurden sie natürlich fast genauso intolerant wie ihre Gegner. Ja? Ein großes Problem aller revolutionären Parteien. Und deswegen, also nochmals, was ich am Anfang sagte, liebe Leute, ja? Man darf... Also Sympathie für Emanzipationsbewegungen sollte man nicht in unkritische Verehrung abgleiten lassen. Das war ein Problem der DDR, aber nicht nur der DDR, sondern auch vieler westlicher Linker, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, in den USA, also zwei Länder, wo ich es nun besonders detailliert auch kenne. Ja? Also wir müssen als Nachgeborene eben auch das rückhaltlos kritisieren, was eben in der eigenen Bewegung dafür verantwortlich war, dass sie gescheitert ist. Das ist einfach so, liebe Leute. Ja? Also das sind doch schon einige Fragen, die ich euch mitgebe. So, aber das heißt aber nicht, dass ihr keine Fragen mehr stellen dürft. Los geht's. Na, da kommt doch noch was. So. Danke. Das ist jetzt auch weniger eine neue Frage als eine Verständnisfrage, aber du hattest relativ am Anfang in deinem Vortrag gesagt, dass Juden und Jüdinnen nach dem 17. Juni die Staatsmacht dann auch wieder eher als Schutzmacht wahrgenommen haben. Kannst du das nochmal erläutern? Das erschließt sich mir nicht so richtig. Ja, das kann ich sogar am Beispiel meiner eigenen Verwandten erläutern. Ich selbst bin kein Jude, habe aber teilweise jüdische Vorfahren. Und da ist einer eben deswegen sogar in die Partei eingetreten. Ja, weil er eben glaubte, die hätten also das würde sie vor dem Antisemitismus schützen. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Es war noch nicht die demokratische Bundesrepublik, wie wir sie kennen. Sondern es war eine Bundesrepublik, in der eigentlich die alten Nazis das Sagen hatten. Ja? Und in der also trotz aller heroischen Bemühungen, besonders der SPD, dem Zügel anzulegen. Und auch trotz der sagen wir mal, vorsichtigen Politik von Adenauer, der kein Antisemit war. Ja? Aber man muss einfach sagen, die Amerikaner sagten damals, wenn es uns gegen den Kommunismus hilft, dann nehmen wir auch die alten Nazis. Da hat eben der Mengele, der in Auschwitz die Leute in die Gaskammer geschickt hatte und mit seinen Zwillingsexperimenten Hunderttausende von Menschen ins Elend gestürzt hatte, dann hat er eben für den amerikanischen Geheimdienste gearbeitet, ja? Und die Bundeswehr und die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst sind von Leuten aufgebaut worden, die in jedem zivilisierten Land vor ein Gericht gehört hätten. Das muss man eben auch so sagen. Das gehört alles mit dazu. Ja? Damit will ich also nicht der vulgären Lösung widersprechen, der vulgären Lesart huldigen. Also im Westen gab es ja nur alte Nazis. Das ist Quatsch, natürlich nicht. Es gab auch viel Antifaschismus im Westen. Es gab auch viele Remigranten aus den USA, aus England, die in die Bundesrepublik zurückgingen und dort, sagen wir mal, und dort mit neuen Problemen konfrontiert waren. Ich meine, Horkheimer und Adorno, um zwei der bekanntesten zu nennen, die wurden im Westen keineswegs so glücklich, wie sie getan haben. Ja, also so viel kann man wirklich sagen über andere, wie zum Beispiel Ossip Flechtheim und Richard Löwenthal, habe ich nun selbst Bücher geschrieben. Ja. Die waren eben auch nicht glücklich, sondern sie wurden nie fertig mit der Tatsache, dass sie eigentlich trotz akademischer Ehren, aber eigentlich marginalisiert waren, im Gegensatz zu den Leuten, die, sagen wir mal, die im Dritten Reich wirklich Verbrechen auf sich geladen hatten. Das alles kommt natürlich hinzu. Damit, ich hatte noch ein längeres Zitat von Alfred Kantorowicz, der war einer dieser jüdischen Remigranten, der dann an der Humboldt-Universität gelehrt hat, aber dann doch in den Westen ging, weil er es hier nicht ausgehalten hat. Ja, ja, weil er verhaftet werden, natürlich. Ja. So blöd war die SED-Führung, hat ihre eigenen Kommunisten verhaftet. Ja, er hatte keine Alternative als zu gehen. Es war nicht, dass er gehen wollte. Ja, er wurde gewarnt und hatte das Glück, dass er in dem alten antifaschistischen Widerstandskämpfer und Verleger Helmut Kindler in München einen treuen Bundesgenossen hatte. Übrigens hat sich auch Herbert Wehner damals sehr anständig gegenüber Kantorowicz verhalten. Dies nebenbei. Also diese Leute wussten oder fühlten zumindest, ja, dass der 17. Juni für sie Gefahren heraufbeschworen, die, ich sag's mal vorsichtig, die nicht einfach zu überblicken waren. Ja? Ja? Ich formuliere es mal so, ja? Und enthalte mich da das Urteil eines Nachgeborenen, ja? Obwohl ich als Historiker sonst immer Urteile habe, aber da bin ich etwas vorsichtig. Aber schönen Dank für die Frage, die ist wichtig. Weiter im Text. Los, Leute. Wir haben noch ein bisschen. Also, was ist los? Noch ein Jungspund, bitte. Es kann doch nicht sein, dass ich mit allem einverstanden sei, was ich gesagt habe. Das wäre ja furchtbar. Früher als Professor habe ich die Leute dann im Seminar einfach angesprochen. Was denken Sie? Ja? Aber das darf ich ja nicht. Ja? Genau. Ja, also ich habe auch gar nicht so Kritik oder so, sondern eher noch mal eine Frage zu dem Rahmen, also die gesamteuropäische Perspektive wurde, glaube ich, am Anfang auch versprochen und auch, dass sich da eben so Räume geöffnet hätten für politische Veränderungen oder so nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich das richtig weiß. Ja. Genau, und dazu würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören. Also vielleicht auch, ich habe jetzt schon, ja, eben, was ist passiert im Ostblock sozusagen, aber kann man das auch in Verbindung setzen zu den Prozessen, vielleicht die in Westeuropa gelaufen sind in der Zeit? Darüber habe ich ein ganzes Semester Lehrveranstaltungen immer gegeben in den USA. Ja? Was interessant war, Amerikanern diese Dimension des Kalten Krieges zu vermitteln. Ich wünschte, ich hätte jetzt auch ein Semester Zeit, um darauf zu antworten. Das habe ich leider nicht. Deswegen, ich versuche mal, ob ich die Frage verstanden habe. Es ging darum, wie also die Prozesse in Ost und West aufeinander einwirkten. War das richtig oder war das falsch? Ja, ich vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung davon, aber dass es ja auch im Westen nicht ganz klar war, was dann entsteht und es eben ja durchaus ja auch da in manchen Ländern, also wie jetzt, ich weiß nicht, Frankreich, Italien und so, ja auch die Idee gab, vielleicht wird das auch irgendwie sozialistisch und so weiter. Ich dachte jetzt, dass das darauf vielleicht anspielt. Ach so, okay. Aber jetzt habe ich begriffen. Ich sag leider nur sehr kurz etwas dazu. Natürlich. Also wenn die Teilung der Welt nicht nach Machtblöcken erfolgt wäre, dann hätte es sicherlich viel mehr Chancen gegeben in Frankreich, Italien und Griechenland auf eine wie auch immer geartete linke oder sozialistische Gesellschaft als zum Beispiel in Polen. Ja? Das ist ja nun ganz offensichtlich. Und aber es war nun mal so, die Teilung Europas in den Einflusssphären, die Ost und West wollten. Ja? Und deshalb waren eben die äußeren Bedingungen bei der Errichtung der jeweiligen sozialen Ordnung viel stärker als die inneren Voraussetzungen. Ja? Was Frankreich und Italien betrifft, es gab natürlich der Antifaschismus war in diesen Ländern in einem starken Maße, aber nicht nur kommunistisch. Ja? Es gab einen sozialdemokratischen und was ganz wichtig ist, ja? Es gab einen starken konservativen Antifaschismus, für den zum Beispiel Charles de Gaulle oder Alcide de Gasperi in Italien stehen. Das waren nun zweifellos mutige Antifaschisten. Oder ich meine, in einer humorvollen Weise könnt ihr das in dem Film Don Camillo und Peppone sehen. Ja? Ja? Die beiden, also der kommunistische Bürgermeister und der Pfarrer, die hatten zusammen in der Resistenza gekämpft, ja? Und sich dann natürlich erbittert gestritten. Ja? Das spielt da alles mit rein. Es gab aber diese Tradition, ja, die hat sich im Kalten Krieg natürlich auch nicht, sie wurde einfach nicht politikwirksam. Ja. Trotzdem meine ich, und das meine ich bis heute, ja, dass also Dinge, die damals in der CDU, ich rede nicht von Parteien, die weiter rechts waren, aber die damals in der CDU möglich waren, auch gegen den Widerstand vieler wirklicher Christdemokraten möglich waren, ja. Die waren in der Democrazia Cristiana in Italien, ja, oder bei de Gaulle nicht so ohne weiteres möglich. Eine Geschichte, Charles de Gaulle musste als französischer Staatspräsident den Oberkommandierenden der NATO-Streitkräfte, den General Hans Speidel, einen Westdeutschen, begrüßen, der von den Amerikanern eingesetzt worden war. Und Hans Speidel war schon General unter Hitler gewesen. Charles de Gaulle gab ihm nicht die Hand. Ja? Und etwas später, da war Willy Brandt schon Kanzler, kam Willy Brandt zum Staatsbesuch und zur allgemeinen Überraschung sprach ihn Charles de Gaulle in fließendem Deutsch an. Und da wurde gefragt, ja, Monsieur le Président, also das wussten wir gar nicht. Er hat gesagt, ja doch, ich habe Deutsch von 1914 auf der Militärakademie in Saint-Cyr gelernt. Das kann ich immer noch, sagte er. Ja? Aber ich habe nicht mit dem westdeutschen Bundeskanzler gesprochen. Ich habe mit meinem antifaschistischen Kameraden gesprochen. Ja? Also das alles sind Sachen, die muss man irgendwie auch im Blick haben. Ja? Also, habe ich euch erstmal genug Anschlüsse zum Weiterdenken gegeben? Auch mit ein paar offenen Fragen und ein paar neuen Fragen? Ja, bitte! Oh. Und das, ja. Und das soll ich jetzt in 2 Minuten beantworten, ernsthaft? Also was am Marxismus gescheitert ist, Bernd, das habt ihr mal in einer sehr guten, also bei der Vereinigten Linken mal in einer sehr guten Sentenz auf den Weg gebracht. Was ist am Marxismus gescheiterte? Das Nicht-Marxistische. Ja? Und das stimmt genau. Was am Marxismus überlebt, ich meine, man kann viele Prämissen haben natürlich den Test zurzeit nicht bestanden, das ist völlig klar. Ja? Das betrifft die Überbetonung des Proletariats, das betrifft auch andere Dinge im historischen Materialismus, über die ich auch geschrieben habe, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber was natürlich immer problematisch war, der Marxismus war zur gleichen Zeit zwei Sachen. Er war zugleich Gesellschaftsanalyse und ein Mittel zur Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse. Dieses unaufhebbare Spannungsverhältnis, darüber hat besonders Engels nach Marxens Tod mehr geschrieben als jeder andere. Lest mal die Altersbriefe von Engels, seinen Brief an Josef Bloch von 1890 vor allen Dingen. Ja, das sind also, ja, oder lest mal seinen Briefwechsel mit Eduard Bernstein, ja, den ich übrigens als Marxisten betrachte und nicht als einfach als einen rechten Sozialdemokraten. Das war totaler Unsinn. Ja. Aber dieses Spannungsverhältnis, dass der Marxismus beides sein wollte und beides sein musste. Das war seine Attraktivität, aber hat natürlich auch seine Trügerischkeit ausgemacht. Was für uns wichtig ist, ja, ich glaube, dass Theologische und die Hypostasierung auf das Proletariat, das ist tatsächlich zu kritisch zu hinterfragen. Und auch, ich sag's mal so, ja, auch von uns älteren Marxisten unsere marxistische Besserwisserei. Ja? Ich glaube, das sollten wir, also zumindest alle, die so mein Alter sind, etwas älter, sollten vielleicht da ein bisschen kürzer treten, auch wenn es um nicht-marxistische Kritiker geht, die durchaus bedenkenswerte Einwände dagegen vorbrachten. Ich wünsche, ich könnte noch mehr sagen, aber das würde einen neuen Vortrag erfordern. Jetzt nur noch wenig Zeit. Ich dachte, ich hätte gerade noch ganz hinten eine Frage gesehen. Hat sich das jetzt erledigt? Naja. Ja, was ist gescheitert am Marxismus? Das Nicht-Marxistische. Ja? Also gescheitert ist, dass man glaubte, aus der eigenen Weltsicht, ja, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu denken haben. Und davon war Marx und Engels nicht ganz frei. Ja? Und ihr frühester Kritiker Moses Hess, den ich also über alles schätze und auch, der auch einer ist, dessen Bedeutung hier viel zu wenig anerkannt wird. Ja? Und Moses Hess gehörte zu den Ersten, die darauf hingewiesen haben. Er war übrigens im Unterschied zu Marx und Engels dafür, den Bund der Kommunisten nach 1851 fortzuführen, während Engels an Marx schrieb, was sollen wir in einer Partei, in einer Bande von Idioten, die uns für ihresgleichen hält. Und später sagte er, also Kreti und Pleti, in diesem Fall ging es also um Stefan Born, ja, was Kreti und Pleti machen, kann das nicht interessieren. Also noch etwas, was wir also bitteschön nicht von unseren marxistischen Gründervätern erben wollen. Das ist ihr manchmal sehr elitäres Verhalten, der auch Lenins Begriff von der parteineuen Typus und der auch Trotzki zugrunde liegt. Zu sehr ich diese Menschen über alle Maßen schätze. Aber das kann eben nicht heißen, dass gerade ich als Historiker, der ja auch eine Verantwortung hat gegenüber jungen Menschen, oder zumindest hat er als, was er noch unterrichtet hat, ja, das kann also nicht heißen, dass wir blind sind für ihre Fehler. Bitte? Ich wollte sagen, dass es ein schönes Schlusswort gewesen sei. Na denn. Also, ja. Macht weiter, arbeitet weiter.